1. Die Schlange, die Listiger war als all anderen von Jahwe Gott geschaffenen Feldtier, fragte die Frau, ob Gott tatsächlich befohlen habe, von keinem der Baum im Garten zu essen. 2. Die Frau erwidert der Schlange, dass sie die Früchte der Baum im Garten essen dürften. 3. Hinsichtlich der Frucht des Baums, der sich in der Mitte des Gartens befindet, habe Gott jedoch angeordnet, sie weder zu essen noch zu berühren, die dies den Tod zur Folge hat. 4. Daraufhin versichert die Schlange der Frau, dass sie keineswegs sterben würden. 5. Vielmehr wiss Gott genau, dass ihr Organ sich offnen würden, sobald sie davon essen, wodurch sie wie Gott würden und die Erkenntnis von Gott und Bose erlangten. 6. Als die Frau erkannte, dass der Baum sowohl am Essen Gott als auch ein Organ weid war und zu dem Begehrenswert erschien, M. Weisheit zu Erlingen, nahm sie von seinen Früchten und das. Anschließend gab sie auch ihrem Mann, der Bayer war, davon, und das ebenfalls. 7. Unmittelbar danach offneten sich ihr Organ und sie wurden sich ihrer Nacktheit bewusst, daraufhin nahten sie Feigenblätter zusammen, im sich Schürzen anzufertigen. 8. Als sie in der Benkul die Schreit Jahwes Gottes Horten, der im Garten am Herging, versuchten der Menschen sein Frau, sich vor Jahwe Gottes Wischen den Bormen des Gartens zu verbergen. 9. Jahwe Gott rief den Menschen daraufhin und fragte in nach seinem Aufenthaltsort. 10. Der Mensch erwidert, habe sein Schreit im Garten gehort und sich aus Furcht vor seiner Nacktheit versteckt. 11. Jahwe Gott fragte in daraufhin, wer im sein Nacktheit offenbart habe, und über tatsächlich von dem Baum gegessen hat, dessen Frucht im ausdrücklich verboten worden war. 12. Der Mensch entgegnet, die Frau, die Gott im zur Sieg gestellt hat, habe ihm von dem Baum gegeben und habe davon gegessen. 13. Anschließend fragte Jahwe Gott die Frau nach ihrer Tat, woraufhin dies erklärt, die Schlange habe sie verfüttert, so dass sie gegessen habe. 14. Wegen dieser Handlung verflucht Jahwe Gott die Schlangen bestimmt, dass sie unter allen Tieren des Felds und des Wies verflucht sein soll, sie muss fortan auf ihrem Borch kriechen und leben lange de fressen. 15. Ferner wird ICH Feindschaft zwischen dir und der Frau Soe zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen setzen, dieser wird dir den Kopf zermalmen, waren du im die first zermalmen wirst. 16. Der Frau Hingegen wirken dit ihr Musel waren der Schwangerschaft erheblich zu steigen, so dass sie kinder unter Schmerzen gebaren wird. Obwohl Verlingen ihrem Mann gelten wird, sollte denach über sie herrschen. 17. Dem Mann erklärt dass der Ackerboden seintwegen verflucht sein Word, die der Stimm seiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hat, dessen Verser im ausdrücklich untersagt worden war. Folglich must sich sein Leben lang unter großer Musel von dessen ertragen aren. 18. Der Boden Word im Dornen und Distellen herverbringen und must fortan die Pflanzen des Felds als Nahrung zu sich nehmen. 19. Word sein brot im Schweiß seins angesichts essen müssen, bis zum Erdboden zu rückkehr, daraus im Genomen word und als Erde zu rückkehren muss. 20. Der Mensch nannte sein Frau Eva, dasie zur Mutter aller Lebewesen werden sollte. 21. Jahwe Gott fertig dem Menschen und seiner Frau Kleidung aus Tierfällen und bekleidet sie damit. 22. Jahwe Gott stellte fest, dass der Mensch nun wie einer von ihnen geworden war, die Erkenntnis von Gott und Bose Bisaus. Am zu verhindern, dass auch von Baum des Lebens nahme, davon arsen somit uiglebte, muss gehandelt werden. 23. Die Schau verbannte Jahwe Gott den Menschen aus dem Garten Eden, damit dieser den Ackerboden bebor, aus dem ursprünglich entnommen worden war. 24. Nachdem den Menschen betrieben hat, platzierte ostlich des Gartens Eden die Kerub soe die Flamme einsuckenden Schwurz, am den Zugang zum Baum des Lebens zu bewatchen.